Kapitel 17. Tag für Tag, Woche für Woche verging nach meiner Rückkehr nach Genf. Ich fand nicht den Mut, meine Arbeit wieder aufzunehmen. Ich fürchtete die Rache meines Feindes und war doch nicht imstande, meinen Widerwillen zu überwinden gegen die Aufgabe, die er mir aufgezwungen hatte. Ich stellte fest, dass ich ein weibliches Gegenstück nicht schaffen konnte, ohne zuvor mehrere Monate ein eingehendes Studium und gründliche Untersuchungen unternommen zu haben. Ich hatte von einigen Entdeckungen gehört, welche von einem englischen Philosophen und Wissenschaftler gemacht worden waren und deren Kenntnis sich unentbehrlich für mein Gelingen erwies. Deshalb plante ich zu diesem Zweck, meinen Vater um Erlaubnis für eine Reise nach England zu bitten. Ich fand jedoch jedes Mal einen neuen Vorwand, um mein Vorhaben hinauszuzögern. Ich konnte mich nicht dazu entschließen, meine wiederkehrende Seelenruhe aufzugeben. Meine Gesundheit, die bis dahin ziemlich schwach gewesen, hatte sich wesentlich gebessert, und sofern mich die Erinnerung an mein unseliges Versprechen nicht belastete und bedrückte, war ich verhältnismäßig guten Mutes. Dieser Wandel erfüllte meinen Vater mit Freude, und er suchte das beste Mittel zu finden, um die letzten Schatten meiner Melancholie, die hier und da plötzlich wieder auftauchten und den zukünftigen Sonnenschein in ihren schwarzen Flügeln erstickten, zu vertreiben. Dem Verkehr mit Menschen zog ich die völlige Einsamkeit vor. Ganze Tage verbrachte ich allein auf dem See, in einem kleinen Boot, sah den wandernden Wolken nach und lauschte stumm und teilnahmslos dem monotonen Plätschern der Wogen. Aber meist gelang es der frischen Luft und dem heiteren Himmel, mich ein wenig zu beruhigen, und bei meiner Rückkehr hatte ich für die Begrüßung meiner Lieben immer ein Lächeln und ein frohes Herz bereit. Nach einer dieser ziellosen Fahrten nahm mich mein Vater beiseite und sprach zu mir: »Mit Zuversicht beobachte ich, lieber Sohn, dass du deine früheren Vergnügungen wieder aufnimmst und anscheinend wieder zu dir selber findest. Trotzdem bist du noch immer unglücklich und meidest unsere Nähe. Schon eine ganze Zeit lang habe ich über die Ursache Vermutungen angestellt, bis mir gestern plötzlich ein Gedanke aufkam. Wenn dieser richtig ist, so beschwöre ich dich, dies zu gestehen. Zurückhaltung in diesem Punkt wäre nicht allein unangebracht, sondern würde uns alle nur mehr unglücklich machen.« Bei dieser Vorrede fing ich heftig an zu zittern. Mein Vater fuhr fort: »Mein Sohn, ich muss bekennen, dass mir immer deine Heirat mit deiner Cousine als ein Band für unser häusliches Glück und ein Halt für mein Alter vor Augen stand. Seit eurer frühesten Kindheit wart ihr einander zugetan. Ihr habt gemeinsam studiert und schient in Veranlagung und Neigungen wie füreinander geschaffen. Aber die menschliche Erkenntnis ist ja so blind, dass das, was ich als beste Hilfe zur Verwirklichung meines Planes ansah, ihn womöglich ganz zerstört hat. Du selbst siehst Elisabeth vielleicht als deine Schwester an, ohne den leisesten Wunsch, sie zu deiner Frau zu machen. Möglicherweise hast du eine andere getroffen, die du liebst, und da du dich in deiner Ehre an deine Cousine gebunden glaubst, macht dieser Kampf dich so tief unglücklich. Mein lieber Vater, beruhige dich. Ich liebe meine Cousine zärtlich und aufrichtig. Ich habe niemals eine Frau gesehen, die mehr als Elisabeth meine wärmste Bewunderung und Herzensneigung verdiente. All meine künftigen Hoffnungen und Aussichten liegen in der Erwartung unserer Vereinigung. Was du mir über deine Gefühle in diesem Zusammenhange sagst, mein lieber Viktor, macht mir mehr Freude, als ich in der letzten Zeit kannte. Wenn dies deine Gefühle sind, werden wir bestimmt glücklich werden, wenn auch durch die gegenwärtigen Ereignisse ein Schatten immer über uns liegt. Aber gerade dieser Schatten ist es, den ich vertreiben möchte. Sage mir daher, ob du etwas gegen eine baldige Hochzeitsfeier einzuwenden hast. Wir haben Unglück erlitten, und die jüngsten Ereignisse haben uns aus jener alltäglichen Ruhe herausgerissen. Du bist jung, aber ich glaube nicht, dass bei deinem ausreichenden Vermögen eine frühzeitige Heirat irgendwelche Zukunftspläne für dein Ansehen und deine Tätigkeit hindern könnte. Du brauchst dennoch nicht zu glauben, dass ich dir ein Glück zudiktieren will oder dass ein Hinausschieben von deiner Seite auf meine Missbilligung stoßen würde. Nimm meine Worte aufrichtig auf und rede, darum bitte ich dich, offen und ehrlich und mit Vertrauen.« Ich hörte meinem Vater schweigend zu und war eine Zeit lang nicht imstande, ihm zu antworten. Die Gedanken überstürzten sich in mir und ich versuchte, zu irgendeinem Schluss zu kommen. »Ach!« Mir verursachte die Aussicht einer unverzüglichen Vereinigung mit meiner Cousine nur Furcht und Schrecken. Ich war durch ein feierliches Versprechen gebunden, das ich weder zu erfüllen noch zu brechen wagte. Und wenn ich dies tat, welch unendliches Leid würde ich dann über mich und meine Lieben heraufbeschwören? Konnte ich denn an einem Fest teilhaben mit dieser vernichtenden Last, die mir den Hals zuschnürte und mich zu Boden drückte? Ich musste mein Wort einhalten und den Unhold mit einer Gefährtin dahinziehen lassen, ehe ich die Freuden eines Bundes, der mir Frieden bringen sollte, genießen durfte. Ich gedachte auch, wie wichtig es war, entweder nach England zu reisen oder mit den Wissenschaftlern dieses Landes, deren Erkenntnisse und Entdeckungen unerlässlich für mein gegenwärtiges Unternehmen waren, eine lange Korrespondenz aufzunehmen. Zur Erlangung der gewünschten Mitteilungen war der letzte Weg langsam und unbefriedigend. Außerdem war mir jede Abwechslung willkommen, ebenso wie der Gedanke, ein oder zwei Jahre in anderer Umgebung bei verschiedensten Tätigkeiten von meiner Familie entfernt zu verbringen. Auch konnte während dieser Zeit etwas geschehen, das mich ihnen in Frieden und Glück wiederschenkte. Mein Versprechen könnte erfüllt, der Unhold verschwunden sein, oder es konnte ihm etwas zustoßen, das seine Vernichtung und das Ende meiner Sklaverei herbeiführen würde. Diese Gefühle bestimmten meine Antwort an den Vater. Ich drückte den Wunsch aus, England zu besuchen, aber indem ich die wahren Gründe dafür verschwieg, gab ich an, ich wolle gern reisen und die Welt sehen, ehe ich mich das Leben lang innerhalb meiner Geburtsstadt niederließ. Ich brachte meine Bitte mit ernstem Nachdruck vor. Mein Vater, nachsichtig und entgegenkommend wie immer, ließ sich leicht zu einer Einwilligung bestimmen. Unser Plan wurde bald festgelegt. Ich sollte nach Straßburg reisen, wo Clerval zu mir stoßen würde. Eine kurze Zeit wollten wir in den holländischen Städten verbringen. Unser Hauptaufenthalt würde dann England sein. Die Rückreise würde über Frankreich geschehen. Es wurde vereinbart, dass Reisen und Fernsein sich über 2 Jahre erstrecken sollten. Mein Vater freute sich bei dem Gedanken, dass meine Vereinigung mit Elisabeth sofort nach meiner Rückkehr in Genf stattfinden sollte. 2 Jahre vergehen schnell, sagte er. Sie werden die letzte Verzögerung für dein Glück darstellen. Und ich sehne wirklich jene Zeit herbei, wo wir alle vereint sein werden und wo weder Verzweiflung noch Befürchtungen unseren häuslichen Frieden stören werden. »Ich bin mit deiner Regelung einverstanden«, erwiderte ich. »Zu diesem Zeitpunkt werden wir beide reifer geworden sein und, wie ich hoffe, auch glücklicher als jetzt.« Ich seufzte. Mein Vater unterließ es, in seiner Güte mich weiter nach der Ursache meiner Niedergeschlagenheit zu befragen. Er hoffte, dass eine neue Umgebung und die Abwechslung der Reisen meine Gemütsruhe wiederherstellen würden. Ich traf nun die Vorbereitungen für meine Reise. Aber ich wurde immer wieder von einem Gedanken geplagt, der mir Furcht und Aufregung einflößte. In meiner Abwesenheit würden meine Lieben nichtsahnend und schutzlos den Angriffen des Dämons preisgegeben sein, der zweifelsohne durch meine Abreise erbittert sein würde. Er hatte mir jedoch versprochen, mir überall hin zu folgen und würde mich wahrscheinlich nach England begleiten. Diese Vorstellung war an sich fürchterlich, aber sie beruhigte mich insoweit, als sie die Sicherheit der meinen voraussetzte. Die Befürchtung, dass möglicherweise gerade das Gegenteil geschehen konnte, bereitete mir die größten Qualen. Aber während der ganzen Zeit, da ich Sklave meiner Kreatur war, bestimmte die augenblickliche Laune meine Handlungen. Ich hatte nun unbedingt das Gefühl, dass mein Feind mir folgen und meine Familie von seinen gefährlichen Racheplänen verschonen würde. In der 2. Augusthälfte fuhr ich meiner 2-jährigen Verbannung entgegen. Elisabeth billigte die Gründe für meine Reise und bedauerte nur, dass ihr nicht die gleichen Gelegenheiten geboten wurden, ihren Gesichtskreis zu erweitern und ihren Verstand zu bilden. Als sie mir Lebewohl sagte, weinte sie und bat mich dringend, doch ruhig und glücklich zurückzukehren. »Wir alle verlassen uns auf dich, und wenn du unglücklich bist, wie müssen dann unsere Gefühle sein?« Ich warf mich in den Wagen, der mich fortbringen sollte, und wusste kaum, wohin er fuhr, noch was um mich geschah. In bitterer Pein befahl ich nur, dass meine chemischen Apparate mit eingepackt würden, denn ich beschloss, mein Versprechen unterwegs einzulösen und wenn möglich als ein freier Mann zurückzukehren. In traurige Vorstellungen verloren fuhr ich durch die großartige und wunderschöne Landschaft. Aber meine Augen starrten ins Leere und nahmen nichts wahr. Ich konnte immer nur an das Ziel meiner Reise und die Arbeit, die mich beschäftigen sollte, denken. Nachdem ich einige Tage, die mich viele Meilen weiterbrachten, völlig schlaff und teilnahmslos verbracht hatte, kam ich in Straßburg an, wo ich noch 2 Tage auf Clerval wartete. Er kam. Aber ach, wie groß war der Kontrast zwischen uns beiden. Er war für jedes neue Bild empfänglich, die Schönheit des Sonnenuntergangs entzückte ihn, noch glücklicher war er, wenn er sie aufgehen und einen neuen Tag heranbrechen sah. Er wies mich auf das Farbenspiel in der Landschaft, auf das Aussehen des Himmels hin, Das ist das wahre Leben, rief er. Nun erst genieße ich das Dasein. Aber warum bist du, mein lieber Frankenstein, so mutlos und traurig? Ich war in der Tat in düstere Grübeleien versunken und hatte weder Augen für das Aufleuchten des Abendsternes noch für den goldenen Widerschein der untergehenden Sonne im Rhein. Und du, mein lieber Freund, hättest viel mehr Freude an Clervals Tagebuch gehabt, der die Landschaft so innig und mitempfindend betrachtete, als an meinen Klagen. Ich, armseliger Mensch, verfolgt von dem Fluch, der mir jeden Zugang zu einer Quelle der Freude sperrte. Wir waren übereingekommen, die Reise von Straßburg bis Rotterdam zu Wasser zu unternehmen und uns dann dort nach London einzuschiffen. Unsere Rheinfahrt führte uns an vielen mit Weiden bestandenen Inselchen vorbei. Wir sahen verschiedene schöne Städte. Einen Tag blieben wir in Mannheim, 5 Tage nach unserer Abreise aus Straßburg kamen wir in Mainz an. Weiter unterhalb wird der Rhein malerischer. Der Fluss strömt wild und ungestüm zwischen steilen Hügeln hindurch. Hoch und unerreichbar am Rande der Schluchten, rings von dunklem Wald umgeben, ragen efeuumrankte Schlossruinen empor. Dieser Teil des Rheins ist landschaftlich wirklich sehr abwechslungsreich. Zackige Felsen, stolze Ruinen über steilen Abgründen gleiten vorüber. Und dann, bei einer plötzlichen Biegung des Stromes, wandelt sich die Landschaft und entfaltet üppige Weinberge, sanft abfallende Ufer und reich bevölkerte Städte. Wir reisten zur Zeit der Weinernte und hörten das Lied der Winzer uns entgegenhallen, als wir den Strom hinunterglitten. Sogar ich empfand tiefe Freude darüber, trotz meiner trüben Stimmung und der bedrückenden Gefühle, die mich quälten. Ich lag lang ausgestreckt im Boot, und als ich so in den wolkenlosen blauen Himmel starrte, überkam mich eine lang nicht mehr gekannte Ruhe. Und wenn ich schon so empfand, wer vermöchte Heinrichs Empfindungen zu beschreiben? Er kam sich vor wie im Märchenland und genoss dies alles wie selten ein Mensch. »Ich habe die schönsten Gegenden meiner Heimat gesehen«, sagte er. »Die Seen bei Luzern und Uri kenne ich, wo die Schneeberge fast senkrecht auf das Wasser abstürzen und schwarze, undurchdringliche Schatten werfen, die trübe und düster wirken würden, wären nicht die herrlichsten grünen Inseln da, um durch ihr fröhliches Bild dem Auge Linderung zu schenken. Ich habe den See im Sturm bewegt gesehen, wenn der Wind das Wasser in Wirbeln aufpeitscht. Ich sah die Brandung an den Fuß der Klippe schäumend aufklatschen, wo der Priester mit seiner Geliebten von einer Lawine überrascht wurde und wo man ihre ersterbenden Stimmen noch immer in den Pausen des Nachtwindes hören soll. Ich habe die Berge von Lavallée und dem Pays de Vaux gesehen. Aber dieses Land hier, Victor, gefällt mir besser als alle jene Wunder. Die Schweizer Berge sind majestätisch und seltsam, aber die Ufer dieses göttlichen Flusses üben einen unvergleichlichen Zauber aus. Sieh nur, wie jene Burg über dem Abgrund steht und wie auf der Insel das Schloss fast ganz im schillernden Laub der wundervollen Bäume verborgen liegt. Und dann jene Winzergruppe, die von den Weinbergen kommt, und jenes Dorf dort, halb in der Bergschlucht versteckt. Der Geist, der an diesen Städten wohnt, muss dem Menschen gewiss in größerer Harmonie verbunden sein als jener, der über den Gletschern schwebt oder auf den unerreichbaren Gipfeln unserer Heimat verweilt. Clerval, du lieber Freund! Sogar jetzt noch erinnere ich mich mit Freude an deine Worte und verbleibe bei dem Lob, welches du so sehr verdienst. Er war ein Geschöpf in der Poesie der Natur selbst gebildet. Seine ungestüme und schwärmerische Fantasie wurde durch die Empfindsamkeit seines Herzens gemäßigt. Er strömte nur so über von glühenden Gefühlen. Seine Freundschaft war so hingebungsvoll und wunderbar, wie das weltliche Gemüt sie nur in der Einbildung sucht. Aber weltliche Sympathien allein füllen sein aufgeschlossenes Gemüt nicht aus. Die Natur, die andere nur bewundernd sehen, liebte er in andachtsvoller Glut. Der tosende Wasserfall ergriff ihn wie eine Leidenschaft. Des schmalen Felsens, der Berge und des dunklen, schwermutvollen Waldes Farben und Gestalten waren ihm dann Verlangen und Gefühl, Empfinden, Zuneigung, die keinerlei trübe Beschwörung bedurften. Durch Betrachtung hervorgerufen, durch irgendeine Macht, welche dem Auge fremd war. Und wo verweilt er nun? Ist dieser edle Mensch auf ewig dahin? Ist dieser Geist, der sich eine eigene Welt schuf, voll von mächtigen Gedanken und großartigen Visionen, ist dieser Geist in alle Ewigkeit ausgelöscht? Lebt er nur noch in meiner Erinnerung weiter? Nein, es kann nicht sein. Deine Gestalt, die so göttlich gebildete, die Schönheit strahlende, ist zerfallen, aber dein Geist weilt noch immer bei deinem unglücklichen Freund und tröstet ihn. Verzeiht mir diesen Schmerzensausbruch. Meine blassen Worte sind nur ein geringer Tribut, den ich seinem beispiellosen Wert zolle, aber sie erleichtern mir das Herz, das brechen will vor Leid bei der Erinnerung an ihn. So lasst mich denn mit meiner Geschichte fortfahren. Hinter Köln kamen wir ins holländische Tiefland und beschlossen, den übrigen Weg mit der Post zurückzulegen, denn wir hatten Gegenwind und ein wenig Strömung. Hier verlor unsere Reise allen Reiz, aber wir kamen in wenigen Tagen nach Rotterdam, von wo aus wir nach England segelten. An einem klaren Morgen Ende Dezember sah ich zum ersten Male die weißen Klippen von Albion. Die Themseufer boten uns einen neuen Anblick, sie waren flach, aber fruchtbar. Beinahe jede Stadt war uns aus der Geschichte bekannt. Wir passierten Tilbury Fort und wurden an die spanische Armada erinnert. Gravesend, Woolwich und Greenwich, Orte, von denen ich sogar in meinem eigenen Lande gehört hatte. Schließlich erblickten wir die zahllosen Kirchtürme Londons. Der von St. Paul und der in der englischen Geschichte berüchtigte Tower überragten alle anderen.